ein Kommunist an einer Universität, einer in der Regierung, das ist schon einer zu viel, blufft Joe McCarthy in die TV-Kameras. 1950er Jahre. Angst vor dem Kommunismus bildet den Nährboden für den McCarthyismus, der seitdem als Synonym steht für politische Verfolgung, Denunziation, Angsthysterie und Ausgrenzung Andersdenkender. Lutz Hachmeister, Historiker, Filmemacher, jahrelang Leiter des Grimme-Instituts, porträtiert Joe McCarthy im Dokudrama The Real American als skrupellosen Karrieristen. Hachmeister montiert dabei Zeitzeugeninterviews, Archivmaterial und nachgestellte Szenen auf brillante Weise. McCarthys Hatz auf die angeblich fünfte Kolonne Moskaus mitten in den USA scheiterte schließlich am Widerstand aus Regierungsapparat, Armee und kritischen Medien. 1957 hatte der Senator sich buchstäblich zu Tode getrunken. Doch seine Bedeutung für die politische Kultur in den USA ist auch heute noch nicht erledigt. Mit ähnlichen Argumenten, nämlich wie McCarthy, nehmen in diesen Tagen rechtskonservative Politiker, Stichwort Tea Party, Linke, Liberale oder Islamisten als Angst- und Hassgegner ins Visier. Der Schoß ist also fruchtbar noch, aus dem einer wie McCarthy kroch. Das macht Hachmeisters Dokudrama allzu deutlich. The Real American Joe McCarthy von Lutz Hachmeister, empfehlenswert. Mensch, wag doch einfach mal wieder was. Charlotte, erfolgreiche Spielfilmregisseurin, sie ist unzufrieden. Ich brauche jetzt mal wieder eine kreative Herausforderung. Und das wäre eine Dokumentation. Doch die Suche nach einer Hartz-IV-Empfängerin mit Kindern, ohne Kinder, alleinerziehend erweist sich als tückischer, als Charlotte erwartete. Denn Gloria als prekäre, total authentische Protagonistin der Doku 11 Uhr, der Tag dient sicher ganz schön. Nun ja, die glamouröse Regisseurin Charlotte hat nicht den blassesten Schimmer, dass hier eine erfolglose Schauspielerin das traurige Leben der Gloria S. vorspielt. Spielt. Das traurige Leben der Gloria S. ist auch der Titel des Films von Ute Schall und Christine Groß. Eine bissige Satire über den löchrigen Begriff der Authentizität im Dokumentarischen, das uns KinoWTV zuhauf präsentiert. Kameramann CP jedenfalls hat bei Gloria auch noch was in petto. Also ich finde, wir sollten noch viel stärker mit Actionkamera arbeiten. Dann merkt man nicht, dass eigentlich nichts passiert. Schön zu sehen, wie Ute Schall und Christine Groß die dokumentarischen Dreharbeiten in eine irrwitzige Spirale der Absurdität hineintreiben. Am Ende jedenfalls ist die Doku mit dem gesamten Ensemble von Glorias Off-Theatergruppe bestückt. Auch eine Realität. Das traurige Leben der Gloria S. von Ute Schall und Christine Groß. Empfehlenswert. Die Bedeutung des englischen Begriffes ist Auslegungssache. Entweder nämlich meint Whistleblower jemanden, der jemanden verpfeift, oder Whistleblower meint jemanden, der illegale Missstände aufdeckt. Die Bedeutung ergibt sich aus dem eigenen Motiv, hängt ab von dem Interesse, das man selbst verfolgt. Bei ihrem Einsatz für eine private Sicherheitsfirma im Auftrag der UN im Nachkrieg Sarajevo gerät die US-Polizistin Catherine, grandios gespielt von Rachel Weisz, in ein Netz aus illegalem Mädchenhandel und Gewalt. Wir müssen vorsichtig sein. Manchmal beobachten sie. Wer beobachtet? Verbrecher. Verbrecher? Menschenhändler. Catherine stolpert durch eine verwirrende wie bedrohliche Realität. Und fast jeder Typ auf den Fotos ist einer von uns. In der UN-Mitarbeiter tief verstrickt sind. So wird diese Catherine in Larissa Kondrakis Spielfilmdebüt zum klassischen Whistleblower, zur Verräterin in den eigenen Reihen, sagen die aus diesen eigenen Reihen, die Dreck am Stecken haben, in Wirklichkeit aber deckt Catherine ein brutales System von moderner Sklaverei auf. Überzeugend verbindet Larissa Kondracki in ihrem Film Whistleblower Thriller-Elemente mit Zeitgeschichte. Denn Catherines Geschichte basiert auf den Erlebnissen der Angestellten einer Sicherheitsfirma im Nachkriegsbosnien. Sie können reden, mit wem Sie wollen, keiner wird zuhören. Rachel Weisz, Vanessa Redgrave, David Strathern und Monica Bellucci spielen in diesem großartigen Thriller, der seine Qualität darin beweist, dass er das Thema nicht der Action oder einem verlogenen Happy End opfert, aber fähig ist, kontinuierlich eine bedrückende Spannung aufzubauen. Im Abspann von Whistleblower lesen wir: Annähernd 2,5 Millionen Menschen sind weltweit Opfer von Menschenhandel. Whistleblower in gefährlicher Mission von Larissa Kondracki, bei uns jetzt als DVD-Premiere erschienen, herausragend.